1. Diocese Leid ist für den Musikmeister bestimmt und wird von David verfasst. 2. Die Weite des Himmels verkündet die Herrlichkeit Gottes, worin das Firmament deutlich besucht, das ist das Werk seiner Hand ist. 3. Jeden New Tag gibt dies Botschaft und den nächsten Weiter, und auch jeden Akt vermittelt dies Erkenntnis der Folgenden. 4. Obwohl dies one tatsächlich Sprech oder Horbeerwerk geschieht, ist die Botschaft denek überall deutlich wahrnehmbar. 5. Einfluss erstreckt sich über die gesamte oder bis zu ihren äußersten Grenzen, wobei Gott der Sonne im Himmel einen festen Platz zugewiesen hat. 6. Die Sonne gleicht einem Bräutigam, der freudig sein Gemach verlässt, oder einem Athleten, der Volitaten drang sein Vorgegebene Streck läuft. 7. Sie getten einem Ende des Horizonts auf und sieht ihr Bahn bis zum anderen, so dass nichts vor ihrer intensiven Hitze verborgen bleibt. 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und schenkt der Seele new Kraft, worin sein Zeugnis zuverlässig sind und unerfahren in Weisheit verleihen. 9. Die Vorschriften des Herrn sind gerecht und bereiten dem Herrn Freude, zudem ist sein Gebot rein und schenkt dem Verstand klare Einsicht. 10. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein und hat dauerhaft bestand, worin sein richterlichen Bestimmungen wahrhaftig und durchweg gerecht sind. 11. Dies gottlichen Weisungen sind wertvoller als Rienstes Gold und schmecken susser als der feinste Honig direkt aus der Weib. 12. Darüber hinaus dienen sie deinem Diener als Warnung, die konsequente Befolgung dieser Regeln zu einer großen Belohnung führt. 13. Die jedoch niemand all sein eigenen Verfehlungen vollständig erkennen kann, bitte ich dich, mich von meinen unbewussten Sünden freizusprechen. 14. Beware mich zudem vor bewusster Überheblichkeit, damit sie kein Markt über mich gewinnt, so dass ich untadelig bleibe und vor Schwerer should bewahrt word. 15. Ich hoff, das mein Wort und mein tiefsten Gedanken dein zu stimmen finden, Herr, die du mein Schutzende fels und mein Erlöser bist.